Gradinna. Da, get it, Chautal, ein 14er Beat in der Gestaltung als Rela und Tukra von Supankar Banerjee auf der Tabla in Begleitung des Sarangi-Spielers Ramesh Mishra. Wir haben nun die verschiedenen Elemente und Ausprägungen der Talas, dem rhythmischen System der nordindischen Klassik, ein wenig näher kennengelernt. Die drei Haupttempi, die Bedeutung des ersten Schlages, Sam, die Gewichtung von fehlenden und schwach betonten Schlägen, ihre Zählweise und die Clusterung in Gruppierungen mit einer festgelegten Abfolge der Tabla-Syllables in festgeschriebenen Mustern, den Tekkas. für die Kommunikation mittels Zeichensprache innerhalb eines musizierenden Kreises zwischen Ensemble und Publikum und mittels der Bolz als musikpädagogisches Instrument für die Vermittlung des Wissens in einer engen Lehrer-Schüler-Beziehung soll uns die ganz eigene und faszinierende Klangsprache des Tabla-Spiels, eine sogenannte Onomatopoetik, mit dem Mitschnitt eines Tabla-Workshops verständlich gebracht werden. Am 27. August 2006 gab der große Meister auf der Tabla, Pandit Swapan Chaudhuri, in New York einen Tabla-Workshop. Chaudhuri macht vielleicht deutlich, dass die Ausgestaltung des Tabla-Spiels ein nahezu unerschöpfliches Thema ist. Es würde gänzlich den Rahmen dieser Sendung sprengen, auf die Sonderformen wie Artha Chaital, Upadasi oder Chartal Kisavari einzugehen. Eine Vielzahl weiterer Rhythmikgerüste existiert. Den Abschluss unserer Sendung bildet nun ein Solo von Yogesh Samsi, ein Tabla-Virtuose, der sich besonders im Bereich der Musikpädagogik international engagiert und es als eine seiner wesentlichen Aufgaben sieht, die Tradition des Tabla-Solos gegenüber wachsenden Einflüssen moderner Musik und Fusion-Elemente zu bewahren. Yogesh Samsi wird für Deep Shandi, einem 14er-Beat von dem Harmoniumspieler Ajay Joglekar, begleitet. Und gleich im Anschluss daran wieder Akram Chan mit dem Kompositionstypus Kaida in einem 16er-Beat, Tental und langsamen Tempo Willambit. Mit Kaida entwickelt der Tabla-Spieler als ein zu Beginn der Performance vorgestelltes Hauptthema, das durch Variationen weitergeführt wird. Thank you.